Deutschlandfunk. Rock etc. Die Uschi Glas war ja damals eine Liebling der deutschen Nation. Sie hat einigermaßen gesungen. Es ist keine Donna Summer, aber wenn man jung ist, dann macht man eben Sachen. Ich schäme mich da überhaupt nicht. Das war eigentlich ganz nett. In den 70ern, 80ern und 90ern produziert er Stars und Sternchen, verkauft Millionen von Alben und gönnt sich dann eine 20-jährige Auszeit. Ich war dann immer weniger interessiert. Ich habe angefangen, andere Sachen zu machen. Ich habe dann überlegt, habe ich ein Auto gebaut, was mich ungefähr ein Jahr Zeit genommen hat. Ein wunderbares 16-Zylinder Gisetta. 2013 gelingt ihm ein triumphales Comeback. Dann ist eben die Sache mit Daft Punk passiert und das hat natürlich alles verändert. Seitdem ist er auch als DJ und Live-Künstler aktiv. Je mehr ich auftrete, desto jünger fühle ich mich und immer noch ohne Brille. Selbst im hohen Alter ist er immer noch am Puls der Zeit. Rihanna liebe ich. Erstens mal, wie sie aussieht, wie sie sich präsentiert, die Stimme. Sie ist jung, Rihanna hat noch eine lange Zukunft. Und ich finde sie einfach toll. Papa Disco, Produzentenveteran Giorgio Moroder zum 80. Eine Sendung von Marcel Anders. Soho House ist der Hotel-Hotspot von Berlin, der Anlaufpunkt für die Schönen, Reichen und Berühmten. Aber auch für einen kleinen, älteren Herrn mit leichtem Bauchansatz, Giorgio Moroder. Er trägt schwarzes Hemd, Buntfaltenhose, Slippers, schneeweißes Haar und sein Markenzeichen, den Schnauzbart. Der gebürtige Südtiroler lebt seit über 25 Jahren als gut betuchter Privatier in den USA und blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück, als Erfinder des Disco-Sounds und Genres und als Mann, der Synthie-Pop, New Wave samt Techno vorweggenommen und ganze Generationen von Musikern beeinflusst hat. Moroder ist der Godfather of EDM, kurz Papa Disco. Die meisten Menschen der westlichen Welt, die bereits in den 1970ern gelebt haben, dürften seine Produktionen kennen und auch Nachgeborenen gelingt es nur schwer, einem Moroder-Hit aus dem Weg zu gehen. Ende April feiert er seinen 80. Geburtstag, wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Rahmen. Hätten alle teilnehmen können, die ihm eine Karriere oder einen Hit verdanken, es wäre eine gigantische Feier geworden. Dass aus Giorgio Moroder mal ein richtiger Musikmogul werden könnte, scheint angesichts seiner Anfangsjahre geradezu unvorstellbar. Der junge Giovanni verdingt sich in der Tourismusbranche von Südtirol. Er spielt Volksmusik auf der Gitarre, wechselt dann in den Bass einer Schweizer Tanzmusikkapelle und wird Anfang der 60er Schlagersänger. Unter dem Künstlernamen Giorgio veröffentlicht er Coverversionen und Eigenkompositionen auf Italienisch, Spanisch, Deutsch und Englisch. Das Besondere? Er produziert sich selbst und spielt sämtliche Instrumente im Alleingang. Später schreibt er auch für Uschi Glas und Michael Holm, während er sich selbst auf Beatmusik verlegt. Seine erste Nummer 1 landet er 1969. Vielsagender Titel: Lucky Lucky. Long blonde hair and pretty eyes so blue. Just the way she holds me in her arms, love in charms for me. Nach seinem ersten Erfolg mit Looky Looky zieht es Giorgio Moroder nach München, Ende der 60er das Mekka für Tanz- und Partywütige aus ganz Europa. Im Untergeschoss des Arabella-Hochhauses, heute das Sheraton München, richtet er sich ein Tonstudio ein, Musicland, das für damalige Verhältnisse State of the Art ist und in dem Alben von Deep Purple, Led Zeppelin, Elton John, Queen oder ELO entstehen. Moroder selbst fällt es jedoch schwer, seinen Hit zu wiederholen. Deshalb wechselt er die musikalischen Fronten, motiviert durch seinen Freund, die Jazzlegende Eberhard Schöner, greift er zum Moog. Der hat mir die ersten Klänge vorgespielt. Das war eine tiefe Note, die links und rechts gelaufen ist. War ich eigentlich sehr angetan. Und der Tommy, sein Ingenieur, hat dann geholfen, eben diese Sounds zu finden. Ich habe dann die Apparatur von den Eberhard gemietet und dann aufgenommen. Eine folgenreiche Begegnung für die Geschichte der Disco-Musik, denn Moroder, gerade Anfang 30, veröffentlicht daraufhin eine Reihe von elektronischen Alben mit Modular-Synthesizern. Das bekannteste ist Son of My Father mit der gleichnamigen Single. Ein durchwachsener Hit, der aber Kollegen wie Kraftwerk inspiriert. Ein Jahr später veröffentlichen sie ihr monumentales Album Autobahn. Oh, 1975 erlebt die Karriere des eifrigen Südtirolers einen ersten, nun ja, Höhepunkt. Er entwickelt einen hypnotischen elektronischen Beat und würzt den mit einem minimalistischen Text und gespielt ins Mikro gestöhnten Orgasmen. Die US-amerikanische Musicalsängerin Donna Summer lebt zu dieser Zeit in München und ist, wie sie zunächst annimmt, nur für Demoaufnahmen gebucht. Ich war eine Christin, aber zu der Zeit hatte ich gerade eine kleine Glaubenskrise. Sonst hätte ich den Song nie eingesungen. Wobei ich dachte, ich wäre nur für die Demo-Version engagiert. Denn eigentlich sollte ein anderes Mädchen für die endgültige Fassung verpflichtet werden. Ich habe mich also auf die U's und A's konzentriert und ein bisschen improvisiert, denn es gab keinen Text. Es hieß, er würde irgendwann fertig geschrieben. Aber das war nicht der Fall. Anschließend habe ich monatelang nichts mehr von Giorgio gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass er die Aufnahme an Neil Bogart in den USA geschickt hat. Doch als ich von einem Urlaub am Mittelmeer wiederkam, lagen plötzlich Blumen vor meiner Haustür, die verwelkt waren. Und unter meiner Tür waren mehrere Telegramme durchgeschoben worden, in denen mir zu meinem Song gratuliert wurde. Ein Song, den ich gar nicht kannte. Ich war völlig baff und erfuhr dann, dass er in Amerika erscheinen sollte. Dabei hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal einen Vertrag mit Giorgio Moroder. Moroder verkauft den Song an Neil Bogart von Casablanca Records. Der erkennt in Love to Love You Baby den perfekten Soundtrack zu den hedonistischen, sexuell befreiten Partys der 70er und bittet Moroder um eine längere Fassung. Diese dauert 16 Minuten und 50 Sekunden, in denen Donna Summer 23 akustische Orgasmen vortäuscht. Dieser gesungene Sex wird zur Sensation, zuerst in den Diskotheken der amerikanischen Ostküste, mit auf der Tanzfläche Nile Rodgers, der daraufhin die Band Cheek gründet. Donna Summer, Love to Love You Baby. Donna Summers Love to Love You Baby stellte eine richtungsweisende Veränderung in meinem Leben dar. Es sorgte dafür, dass ich Teil dieser Welt sein wollte, in der die Musik nie aufhört. Und das wurde mir in einer Disco bewusst, in der der DJ die einzelnen Stücke ineinander gemixt hat. Ich dachte, das ist ja unglaublich. That's incredible to me. Thank you. Roder hat seinen Sound und seinen Star gefunden. Er schwimmt ganz oben auf der Disco-Welle. In den nächsten Jahren hat er eine Reihe von Hits. Mit dem Studioprojekt Munich Machine, der New Wave Band Japan, den amerikanischen Sparks und als Produzent von Donna Summer, die er zur Disco Queen aufbaut. Im Juli 1977 veröffentlicht er das Stück, das zu seiner Erkennungsmelodie wird, das als erste Komposition der Musikgeschichte nur auf einem Synthesizer basiert und als Pioniersong der EDM gilt, I Feel Love. Moroders Philosophie als Songwriter ist denkbar einfach. Klingt eine Idee nach 3 Stunden immer noch nicht gut, verwirf sie und mach dich an die nächste. Schreib 10 Songs. Einer von ihnen wird schon gut sein. Es kommt nur darauf an, eine starke Melodie, einen griffigen Refrain und ein Arrangement zu haben, das nie zu komplex wirkt. Die 3 Gebote des Giorgio Moroder gelten nicht nur für den Disco-Sound. Sie bescheren ihm auch weitere Welterfolge mit Blondie, Philip Oakey von Human League, Bonnie Tyler oder Limahl von Catch a Goo Goo. Moroder ist ein Hitgarant. Alles, was er betreut, generiert Gold- und Platinverkäufe. Zudem setzen die Produktionen von Papa Disco technische Maßstäbe. Sein 79er Soloalbum E equals MC2 ist das erste rein digital aufgenommene Album der Musikgeschichte. Laut Moroder eine unfassbar teure und aufwendige Angelegenheit, die allerdings bald Standard wird. Auch sein Songwriting findet viele Nachahmer, gerade unter New Wave und Synthie-Pop-Künstlern. Bronski Beat, New Order, Depeche Mode, sie alle greifen den Sound des Südtirolers auf. Moroder selbst lässt die reine Disco-Musik schon Ende der 70er hinter sich zurück. Er agiert in anderen Sphären, ist genreübergreifend erfolgreich und schreibt für alle und jeden. Tanzen, so sagt er lächelnd, sei ohnehin nicht seine Lieblingsbeschäftigung. Moroder ist eher Studiotüftler als Partylöwe. an seinen ersten und einzigen Besuch im legendären Disco-Tempel Studio 54 erinnert er sich nur ungern. Das war schlimm, weil ich bin dort hingekommen, habe mir extra eine Limousine mitgenommen, sodass ich den Fahrer fragen kann, ob er hier rein kann und fragen, ob die mich reinlassen. Da waren vielleicht 50 Leute draußen, die gewartet haben. Es war ungefähr 11 Uhr und da dachte ich, oh, da muss was los sein. Wenn schon so viele Leute draußen warten, komme ich rein, war es bei neu leer. Und dann habe ich erst mitgekriegt, einmal, dass es nicht um 11 Uhr abends anfängt und zweitens, dass die Leute draußen das überhaupt nichts heißt. Ob drinnen voll oder leer ist, das ist alles psychologischer Terror. Da müssen eben die Leute warten und die Leute warten auch. Moroders Chartpräsenz ruft auch Hollywood auf den Plan. Hier erkennt man schon vor John Hughes und seinem Breakfast Club, dass erfolgreiche Soundtracks die Zugkraft eines Films steigern, gerade wenn es sich um Werke für ein junges Publikum handelt. Da scheint der Erfolgsproduzent der perfekte Zulieferer. In den frühen 80ern vertont Moroder American Gigolo, Katzenmenschen, Scarface, Flashdance, die unendliche Geschichte Metropolis oder Beverly Hills Cop. Der Disco-Erfinder macht den Sound für das ganz große Kino. Für die Hauptstücke engagiert er angesagte Acts wie Blondie oder Berlin und alte Hasen wie Freddie Mercury, Cher oder David Bowie. Sie alle lassen sich nur zu gerne auf die Zusammenarbeit ein, wohl wissend, dass sie davon enorm profitieren. David Bowie ist von Cat People, dem Titelsong zu 90 Minuten müdem Erotik-Horror mit Nastassja Kinski, sogar so begeistert, dass er es auch auf seinem nächsten Album platziert, Let's Dance von 1983. See these eyes so green. I can stare for a thousand years. Colder. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. Wie dankbar ihm Hollywood für seine Soundtracks ist, äußert sich in 4 Grammys, 4 Golden Globes und 3 Oscars. Bei seiner ersten Academy Awards Verleihung ist Moroder noch so nervös, dass er den Text seiner Dankesrede vergisst. Als dann mein Name genannt wurde, ist man schon ein bisschen durcheinander. Ist es jetzt wirklich passiert? Und dann beim Raufgehen bin ich dann auch noch gegen ein Licht gestoßen. Und dann steht man oben und dann schaut man so runter. Da war Steven Spielberg und da war... Und ich stehe da oben, mein erster Oscar, und dann sehe ich die Leute. Und dann wurde es mir ganz mummelig. Ich bin sicher nicht der Einzige, der sich da oben absolut nervös gefühlt hat. Moroder lebt zu dieser Zeit in einer Villa in den Hollywood Hills und erhält lukrative Offerten, darunter die Titelmelodien zu den Olympischen Spielen 1984 und 88, aber auch zur Fußball-WM 1990 in Italien, sogenannte Corporate Anthems, die ihm beachtlichen Reichtum verschaffen. Morodas Arbeitswut hat jedoch ihren Preis. Anfang der 90er ist er ausgepowert und flüchtet sich ins Private. Mit 50 heiratet er, wird Vater und zum ersten Mal sesshaft. Die nächsten 20 Jahre zieht er sich weitestgehend aus der Musik zurück und widmet sich seiner Familie und seinen Hobbys. Dazu zählt die Entwicklung eines 600.000 Dollar teuren Sportwagens, des Giesetta Moroda V16. Ein gigantischer Flop. Wir haben dann ungefähr 8 Stücke verkauft. Dann ging die Firma pleite, weil da war diese, im 92 war diese große Wirtschaftskrise weltweit und da hat kein Mensch mehr diese Autos gekauft. Selbst Porsche ging es nicht mehr sehr gut. Dann habe ich 100 andere Sachen gemacht. Ich habe immer überlegt, wie nennt man das? The grass of the neighbor ist immer grüner. Ich habe dann auch Kunst studiert, dann bin ich in der Kunst reingegangen und ich wollte dann einfach andere Sachen machen. Andere Sachen bedeuten, Moroda entwirft ein pyramidenartiges Hotel für die Herrscherfamilie von Dubai, das jedoch nie gebaut wird. Auch sein eigener Cognac verschwindet schnell wieder vom Markt. Dafür taucht seine Musik Ende der 90er immer öfter in Hip-Hop-Tracks auf, von Künstlern wie Lil Wayne, RZA oder Outkast, die ihn auf ihrem Album Aquemini zitieren. Auch in Dance-Tracks von David Guetta, Avicii oder Tiesto wird Moroda gerne zitiert und erlebt 2013 eine regelrechte Renaissance. Das französische Duo Daft Punk setzt ihm ein Denkmal, Giorgio by Moroda vom Album Random Access Memories. Das wird zum globalen Bestseller und gibt Moroda Gelegenheit, sich an seine Anfänge zu erinnern. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive. In the beginning, I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Daft Punk ist Moroder zurück im Geschäft. Als 74-Jähriger bastelt er mit Gaststars wie Kylie Minogue, Britney Spears oder Sia an neuen Stücken und veröffentlicht im Juni 2015 Déjà Vu, sein erstes Werk seit 23 Jahren. Ein moderater Erfolg, mit dem er im Nachhinein nicht sonderlich glücklich ist. Es hätte, so sagt er, viel besser laufen können, wenn die beteiligten Künstler ein bisschen kooperativer gewesen wären. Die Koordination ist sehr problematisch, weil im Vergleich zu, sagen wir mal, 30 Jahren ist jeder Sänger hier in Amerika sowas von busy. Die haben so viele Sachen zu machen, und die in ein Studio reinzukriegen, ist gar nicht mehr so leicht. Und ich habe auch bemerkt, die meisten Sänger haben alle ihre eigene, sagen wir mal, technische Entourage. Die haben den Tonmeister, der genau weiß, welches Mikrofon für den Sänger ideal ist. Viele haben, die nennen das Vocal Producer, der hilft, der macht grundsätzlich, was eigentlich ein Produzent macht. Und deswegen, glaube ich, machen die das lieber allein im Studio mit den eigenen Leuten. Die Zeiten haben sich geändert, der Südtiroler Giovanni Giorgio aber nicht. Die Musikindustrie ist komplexer geworden und die Charts sind für jemanden wie ihn, der für eine andere Zeit und eine andere Generation steht, nicht mehr so leicht zu erobern. Als Reaktion verlegt sich Moroder auf die Nostalgieschiene. 2019 geht er auf die erste Tournee seiner Karriere, Motto The Celebration of the 80s, ein Retrospektakel, das all seine Hits umfasst und zum Triumphzug wird. Für 2021 hat er ein neues Album angekündigt. In welche Richtung es geht und wer ihn dabei unterstützt, ist sein Geheimnis. Es kursieren Namen wie Rihanna, Lady Gaga oder Debbie Harry, seine erklärte Lieblingskünstlerin. Sehr schön. Es ist noch voll da. Mit ihren dunklen Brillen sieht sie immer noch aus wie eine Diva, und vielleicht schreibe ich noch was mit ihr. Nicht, weil er das Geld braucht, sondern weil er immer noch Spaß an der Musik hat, weil er ein Pionier ist, der liebt, was er tut und nach wie vor starke Ideen hat. Warum sollte er also aufhören, wenn es gerade am schönsten ist? 80, so Moroder, ist schließlich das neue 30. Papa Disco. Produzentenveteran Giorgio Moroder zum 80. Eine Sendung von Marcel Anders. Deutschlandfunk. Rock etc.